den Tuck-Geschmack gekommen. Tuck-Cracker gibt es jetzt auch in den leckeren Geschmacksrichtungen. Sesam, Meerkorn oder Paprika. Mit Weizenmehl, jetzt guck schon noch an. Pflanzliches Fett. Gerstenmalzextrakt, Stocherbier drin. Ollei, Salz. Mmh. Voll lecker. Tuk-Tuk-Kekse. Der Hammer. Ich denke, ich verspringe dabei. So ein Schälsch ist echt nicht aus.